Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagenturen Hamnews hielten die Bauernorganisationen Südkoreas wie der Nationale Generalverein der Bauernräte und der Katholische Bauernrat am 8. Juni in Seoul eine Veranstaltung zur Gründung des Vorbereitungskomitees der Bauern für den gesamten Nationalen Kongress für den Frieden und die Vereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Süd-Nord-Beziehungen ab. Auf der Veranstaltung bestanden die Redner darauf, mit vereinter Kraft und Weisheit aller Landsleute im Süden, im Norden und im Ausland den gesamten Nationalen Kongress zustande zu bringen.